Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4. Loschwitz, 19. August 1791. Herr von Pape ist heute oder gestern abgereist und seine Adresse, die er mir für dich gegeben hat, ist Hofgerichtsassessor in Hannover. Seine Bekanntschaft ist mir recht angenehm gewesen, und ich habe ihn weniger hypochondrisch gefunden, als ich nach deiner Beschreibung mir einbildete. Er hat viel Kunstliebe und scheint die Meisterstücke nicht oberflächlich zu genießen. In dem, was er sagt, ist viel Selbstgedachtes, was man immer gern hört, weil die gangbaren Phrasen, die aus einem Munde in den andern gehen, immer ekelhafter werden. Von dir erwarte ich nächstens ein Lebenszeichen und Nachricht von den Folgen deiner Kur. Nach dem, was Göschen schreibt, ist sie dir sehr gut bekommen. Nur darfst du unmittelbar darauf nicht viel mit Anstrengung arbeiten. Ist es wahr, dass du den nächsten Winter nicht nach Jena gehst? Ich würde dir's nicht verdenken. Auf jeden Fall würde ich wünschen, dass du so wenig als möglich Vorlesungen hieltest. Studiosa Juventus ist es wahrlich nicht wert, was sie dir an Zeit und noch weniger, was sie dir an Lunge kostet. Pape sagt mir, der Geisterseher werde wieder hervorgesucht. Ich wünsche viel Glück und freue mich in mehrerer Rücksicht, dass dies Produkt geendigt wird. Meine Schriftstellerei ist jetzt sehr in den Winkel gestellt. Auch denke ich manchmal, wer soll am Ende lesen, wenn alles schreiben will? Und das Lesen ist doch auch nicht so leicht, als man denkt. Wirklich sehe ich immer mehr ein, dass alles, was ich von Werken der Darstellung leisten könnte, nur Dilettantenkram sein würde. Es fehlt mir vielleicht nicht an Kunstgefühl, aber an einer gewissen Kunstfertigkeit, die sich in meiner jetzigen Lage schwerlich nachholen lässt, und nichts ist mir unausstehlicher als Stümperei. Glaube nicht, dass mich die Akten abstumpfen. Ich habe noch immer den vollen Genuss an allem, was jede Art von Kunst Vortreffliches liefert. Aber meine Verehrung gegen das wahre Talent macht, dass ich mir sehr albern vorkomme, wenn ich in einzelnen Stunden etwas Ähnliches von dem leisten will, worauf andere die Übung vieler Jahre verwendet haben. An Plänen fehlt mir's nicht, und ich getraute mir, manchen guten Kopf zu beschäftigen, wenn sich die guten Köpfe so anstellen ließen und nicht lieber ihre eigenen Ideen ausführten. Funk ist Rittmeister bei dem neuen Husarenregiment geworden mit Eskadron. Für ihn ist es immer ein Glück, nur braucht er zum Anfange viel zur Anlage. Ich glaube, dass er jetzt alles zusammennimmt und habe Grund zu vermuten, dass ihm das Geld für die Übersetzung von Sully jetzt sehr willkommen sein würde. Treibe doch Mauke, dass er bezahlt, oder schreib wenigstens ein paar Zeilen an Funk darüber, da er weiß, dass die Übersetzung gedruckt ist. Bei uns ist alles wohl, dass der Kaiser und der König in Preußen nach Pillnitz auf 3 Tage kommen, weißt du wohl schon. Minna und Dorchen grüßen schönstens, deiner Frau und Schwägerin empfehlen wir uns alle. Dein K.